reite auf einem Pico, ich bin ein guter Knight. In der Hand einen langen Speer, wir reiten nach Komodo. Ich öffne die Tür von einem Laden, der Mann am Tresen begrüßt mich mit einem grimmigen Blick. Sir, das Pico muss draußen bleiben. Ach, warum das denn, Oeteops? Ihr Pico hat auf den Tressen geschissen und wer soll das wegmachen? MC vielleicht, ich kaufe auch ihre Drogen, die sie illegalerweise auf dem Dachboden züchten. Ehrlich? Sir, erst hat das Pico das Haus zu verlassen, die Scheiße kann hier bleiben. Pico raus, hier wartet draußen auf mich, sagte ich. Was genau möchten Sie kaufen? Berserk-Portion, geben Sie mir gleich 18 Stück. Sir, wer hat Ihnen erzählt, dass es hier so etwas gibt? Ich weiß es eben. Ah ja, Ihr Wissen ist richtig, aber ach, naja, okay. Hier sind 18 Stück. Und eine Kiste Pfeile, bitte. Was wollen Sie mit Pfeile? Sie sind ein Kind. Die Pfeile brauch ich, um das Pico auf Zack zu bringen. Damit biegse ich das Wich, wenn es nicht schnell genug läuft. Sir, das tut man nicht. Ihr Pico ist wie ein Freund. Sie können ihn doch nicht foltern. Ach, naja, wissen Sie, wenn er schon nicht ins Haus darf, so zeigen Sie mir doch, dass er unterwürfig sein muss. Sir, ich bitte Sie, ich würde meine Doram, also meine Katze, nicht so behandeln. Und wo ihr dieses Tier jetzt? Die Katze sitzt gleich da drüben auf dem Karton. Da sind ihre Pfeile drin, die ich ihnen nicht geben werde, Sir. Jetzt spinnen Sie. Eine Doram ist auch ein Tier, nur kleiner. Mein Pico da draußen ist nichts anderes, nur größer und nützlicher. Ich reite auf ihn durch Ragnarok online. Wohin ich will, Abgase gibt es nicht. Meine Doram ist sehr wohl etwas anderes und sehr nützlich. Sie fängt Mäuse, die hier eindringen. Mäuschen wie? Was machen Sie mit denen? Die Doram spielt mit ihr rum und danach wird die Maus gefressen. Geben Sie mir meine Berserk-Portion, Sie Tierquäler. Sir, da steht das Zeug doch. Nehmen Sie es und raus hier. Ich nehme dieses Zeug an mich, aber ich komme gleich wieder. 5 Minuten später sitze ich auf einer Bank vor dem Laden. Et ops. Pico, nein, das Pico kracht in den Laden, kackt erneut auf den Tressen, klaut Doram-Katze und riss sie auf. Sir, Ihr Pico hat meine Doram gefressen. Ja, das hat er, so wie Ihre Doram-Katze die Mäuse frisst. Komm, Pico, wir hauen ab. Und die Pfeile können Sie behalten. So ein Drecksladen, plops. Erstmal ne Berserk saufen. Ah, oh, lecker, aber stinkt ganz schön.